hin, treibe den Kahn ans Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand. Doch sorglos täglich dem wilden Meer. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer, täglich dem wilden Meer. Mein Herz gleicht ganz dem Meer, hat Sturm und Ebb und Flut. Schöne Perle in seiner Tiefe ruht.